Ja, du hast ja völlig recht. Hm? Ich habe gar nichts gegen den Gibt's Begriff. Gibt es Gründe, weshalb dir das zu diesem Zeitpunkt widerfahren ist? Das ist ganz schwer zu beantworten, weil das Wesentliche beim Schreiben ist ja sowieso ein Langzeitgedächtnis, auch für Emotionen und Affekte. Man kann so 1840 was gefühlt haben, was man dann 1990 aufschreibt. Ne? Und das kannst du nicht so festmachen. Es gibt da keine Konkurrenz zwischen politischer Geschichte und Literaturgeschichte. Na, sagen wir mal, keine penible Gleichzeitigkeit der Abläufe. Das Schlimme ist, ich wüsste auch gar nicht, was 1979 passiert ist. Das weißt du vielleicht besser. Ich habe mir da nichts gemerkt. Ich habe mir das damals wirklich erklärt, daraus, dass du sozusagen den relativen Erfolg von Peter Weiß einholen wolltest. Überhaupt nicht. Hat mich nicht im Mindesten interessiert. Das ist so ein typisches Wessi-Denken, was der an den Tag Herr Weiß war nun nicht... Nein, ich habe den Peter Weiß immer für einen im Verhältnis zu mir sehr guten, sehr interessanten, aber doch nicht so wichtigen Schriftsteller gehalten. Ich hielt mich schon damals für wichtiger. Das meine ich jetzt gar nicht als objektive Aussage. Aber das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Jetzt, ich bin ganz sicher, ich habe keine Sekunde daran gedacht und so gedacht. Ich habe gedacht an Anna Segers. Und Anna Segers war eine, für mich immer gewesen, eine Stofflieferantin. Eigentlich eine der letzten Erzählerinnen. Es gibt da sicher vieles, was man nicht mehr lesen kann, weil sie da keine Erfahrung mit dem Material hatte, diese letzten Sachen, die sie in der DDR geschrieben hat. Aber du erinnerst dich, das Stück Die Umsiedlerin zum Beispiel wäre nie geschrieben worden, ohne diese ganz kurze Geschichte von der Anna Segers, Die Umsiedlerin. Ja. Und die hat einfach eine Zeit lang jedenfalls, bevor sie in diesen DDR-Betrieb eingespannt wurde, hatte sie einen Instinkt für einen historischen Blick und einen Instinkt für epische Stoffe, für ein Material. Und diese Geschichte von der Segers, Licht auf dem Galgen, gehört zu diesem karibischen Komplex. Und ich habe das damals so gelesen, als ob sie da ihre Stalinismus-Erfahrung versucht hat zu formulieren, im Kostüm der Zeit nach der Französischen Revolution. Und das hat mich interessiert. Es gab keinen Gedanken an Peter Weiß. Darf ich noch was fragen? Hm? 1979 war ja auch, weil Sie fragten, was da waren ja der Exodus von DDR-Schriftstellern Bitte mal hier ins Mikro, sonst wird das nicht mehr. Ach so, das auch noch. Also da war ja der Exodus von DDR-Schriftstellern und Theaterleuten und Schauspielern und so weiter in der Folge der Biermann-Ausbürgerung. Und ich habe das immer so ein bisschen gelesen, dass der Auftrag, sage ich jetzt schon, der Verrat, also der Auftrag so eine Warnung ist, wenn ihr also in den verruchten Westen geht, dann werdet ihr in den Schamlippen des Verrats versinken. Ja, das ist ein Gedanke gewesen. Die sind ja schön. Das ist ja sehr, sehr zwiespältig hier. Das kann man auch sicher gegen den Text einwenden. Natürlich gibt es nichts Schöneres als diese Schamlippen und dieses Bild von Verrat. Und das war es aber auch. Und es war vielleicht eher, es war nie in meinem Bewusstsein oder in meinen Gedanken oder in meinem Kopf die Überlegung, in die Bundesrepublik zu gehen. Ich hätte das gekonnt, das wäre kein Problem gewesen. Aber es war nie in meinen Gedanken, aber wahrscheinlich war es ständig in meinem Unterbewusstsein, bei jedem Grenzübergang. Und vielleicht ist das eher ein Reflex darauf. Und das trifft sich natürlich mit diesen diesen Zeitereignissen dann. Ne? Noch eine Frage hinterher. Geht das überhaupt? Ja. Also Sie sagten, der Auftrag war auch eine Reaktion auf die, auf das Scheitern der Revolution in Europa oder das Ende der Revolution in Europa. Jetzt war aber doch noch eine sehr emphatische Hoffnung, dass die Revolution in die dritte Welt auswandert oder dass sie sich davon nicht berühren lässt und trotzdem weitermacht. Also der Kapitalismus, die Ausbeutung siegt zwar auf der ganzen Linie, aber sie versinkt sozusagen in der Dekadenz, im Vergessen, in der, nicht, die Schamlippen sind zwar schön, aber man vergisst es, verliert das Bewusstsein und so weiter und tritt sozusagen ab und der Sasportas wird wiederkommen oder so. Wenn Sie das jetzt heute nochmal schreiben würden oder wenn Sie es heute lesen, würde dann Debusson das letzte Wort behalten oder würde doch Sasportas mit diesem emphatischen Schluss oder anders gefragt, wo ist Sasportas hingegangen und als was ist er wiedergekommen? Also als General Aidit oder etwa als Schirinowski? Keiner von beiden würde jetzt recht haben, würde ich sagen. Und ich suche jetzt verzweifelt eine Stelle, die ich wahrscheinlich nie finden werde. Da geht es darum, ich kann die Geschichte auch erzählen. Die hat mir sehr gefallen. Im Vorwort zu einem Buch, das einige von Ihnen vielleicht kennen, wenn nicht, dann als Film, die Geschichte der O, also eine Nobelpornografie. Und gibt es ein Vorwort von einem Mitglied der Französischen Akademie. Und da zitiert er eine Geschichte aus der Geschichte der Karibik von damals, nämlich als in, ich glaube es war Haiti, als Folge der Französischen Revolution die Sklaverei aufgehoben wurde, kam nach ein paar Wochen die Sklaven eines französischen Plantagenbesitzers zu diesem Mann und baten auf Knien darum, wieder Sklaven werden zu dürfen, weil sie die Freiheit nicht aushielten. Und weil sie nicht wussten, wohin und was immer. Ja, steht irgendwo drin. Und die Geschichte hat mich, die war eigentlich die zweite Anregung zu diesem Stück, neben Anna Segers. Und der sagte ihnen ganz weiter, er darf nicht, weil Sklaverei ist verboten. Die wollten aber Sklaven sein, weil das war viel bequemer. Es ist ja auch besser, ein bezahlter Sklave zu sein, als ein arbeitsloser Freiheitsheld. Das ist Die würden beide Recht behalten. Jetzt, das war die Antwort. Nein, eigentlich. Sie haben beide Unrecht, glaube ich. Beide Unrecht. Fürchte ich. Ja, ja, ja. Wir haben beide keine Chance. Nun gibt es ja in dem Auftrag noch die eingesprengte Szene mit dem Mann im Fahrstuhl. Ja. Der da in die Chefetage herauffährt. Der Chef ist sicher, also nicht bloß ein kommunistischer Diktator. Und plötzlich landet der Mann in der dritten Welt, das jetzt wegen der Hoffnung auf die dritte Welt. Das zerstört die Hoffnung dann. Ja. Das illusioniert die Hoffnung. Ist auch der Text, gut, der ist eingesprengt. Das ist der eigentliche Autortext vielleicht. Und der hat keine Lamoyanz. Genau. Ja, ja. Weil Theater braucht Lamoyanz. Meinst du? Lamoyanz oder irgendwas anderes. Als du den Auftrag inszeniert hast, hast du in der Ostberliner Inszenierung vielleicht noch ein bisschen davon zugelassen, obwohl es natürlich ein ungeheurer Moment war, wenn Jürgen Holz da oben in der Volksbühne im vierten Stock die Fenster aufriss und in die dunkle Nacht der Hauptstadt der DDR die Zweifel, die Absage an die Revolution brüllte. Aber dann hast du das ja nochmal in Bochum inszeniert und da hast du eigentlich die Sache weitgehend formalisiert, auch, glaube ich, ungeheuerlich eingestrichen. Also diese lange Schlussrede von... Du, es war nichts gestrichen, es kam mir nur so vor, weil du zwischendurch eingeschlafen bist. Zwischendurch eingeschlafen. Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen, keineswegs. Nein, du, es kam mir nur ungeheuer spannend vor und das lag natürlich daran, dass der Jürgen Holz das ja sprach, indem er einen Balken hochzuklettern versuchte und andauernd wieder zurückrutschte. Ja. Das war ein ganz mieser Trick, das hatte ich bei Wanda, bei dem Bühnenbildner bestellt, weil die Gefahr war, Jürgen Holz, weil er das zum zweiten Mal spielt und dann noch in der Bundesrepublik, dass es dann wirklich lamoyant pathetisch wird. Deswegen hatte der Wanda dann eine Erfindung gemacht, ein Brett, ein Bühnenboden, was ziemlich hoch gehen konnte, ich glaube 3 Meter fast oder sogar mehr. Ja. Und ich habe dem Holz gesagt, er wusste nichts davon. Ich habe ihm gesagt, leg dich auf den Bauch für diesen Text und sprich den so in die Erde. Und dann ging plötzlich die Erde hoch mit ihm. Und dann war er ganz locker, weil er musste den sich festhalten und den Text sagen. Und es war kein Platz mehr für Pathos. Und das war der Trick eigentlich. Ganz böser Trick. In den nächsten Aufführungen war das sicher dann nicht mehr so locker, weil er wusste, was passiert. Na, es wird ja schon bei den Proben passiert sein. Nein, das haben wir extra nicht probiert. Das glaube ich wirklich nicht. Keiner erzählt mir noch nicht so. Mir, es ist wahr. Doch. Doch. Das war ein ganz schmutziger Trick, ich gebe zu. Aber also das ist eine von den Anekdoten, von denen die Theatergeschichte zur Lüge gemacht wird. Nein, aber es war wirklich so. Nein, aber das Beste fand ich ja, ich meine, du warst ja einer der wenigen oder fast der einzige Kritiker, der irgendwas gemerkt hat bei der Aufführung. Darf danke, ich mal sagen. Ja, danke. Weil niemand hat bemerkt zum Beispiel, was das soll mit diesen drei, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und dass da immer so ein Transvestit kommt und der schafft es nie ganz. Und das kannst du besser beschreiben als ich. Du hast es damals gut geschrieben. Ja, aber denn auch doch jetzt nicht in der Lage, es zu reproduzieren. Ich habe nicht dein Gedächtnis. Du, für das, was ich gemacht habe, habe ich überhaupt kein Gedächtnis. Ja. Das ist ein Überlebensprinzip, sonst kann man das nicht. Wir müssen auch jetzt nicht mehr darüber reden. Ja, jetzt würde ich sagen, lies doch noch 2 oder 3 Gedichte und dann entfernen wir uns aus dieser heißen Hölle. Was wollten Sie sagen? Ja, wer ist dagegen jetzt? Ich sammle jetzt Gegenstimmen. Die Texte wären doch geeignet, dass man als Bürger darauf reagiert. Ich denke mir, hier sind nur Autoren. Und was wollen Sie wissen hier? Warum sind Sie da? Sie wollen wahrscheinlich erfahren, wie man Seher wird. Aber Seher sind meistens biologisch gesehen blind, das ist das Problem. Genau. Und gut. Aber gut, ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich was finde, aber. Ja, aus dem, was ist denn das wieder für ein kostbarer Druck? Das ist so kostbar, weil das ist ein junger Verlag. Ist noch gar nicht erschienen, oder? Doch, ist schon erschienen. Und die brauchten irgendwas, womit sie anfangen können. Dann sag doch noch, wie der Verlag heißt. Ich kann schwer Nein sagen, wie du weißt. Und, damit es besser verkauft wird. Der Verlag heißt Raison Verlag. Die machen die neue bildende Kunst, diese Zeitschrift. Und so kostbare Dinge. Inzwischen haben sie amerikanisches Geld. Ich weiß nicht, was das bedeutet und was dann noch rauskommt. Aber die dürfen 5 Jahre lang machen, was sie wollen. Weil da gibt es einen amerikanischen Verlag, der daran interessiert ist, die Kunstbuchverlage in der Bundesrepublik kaputt zu machen. Und davon können sie jetzt eine Weile profitieren. Noch. Es ist wirklich so. Es ist denen auch ziemlich egal, wie sie das machen, Hauptsache sie schaffen das. Ja, man muss mit solchen Mechanismen jetzt rechnen und auskommen, ist klar. Ich schrecke irgendwie davor zurück, nochmal ein langes Gedicht zu lesen, aber kann man noch Mommsens Block? Mommsens Block, natürlich. Ja, klar, aber die meisten kennen das wahrscheinlich schon und das wäre mir ganz peinlich. Oder sie schlafen einfach ein, wann sie wollen. Und ich mache es einfach mal. Das ist der letzte Text von mir, der von der Öffentlichkeit, glaube ich, wahrgenommen worden ist. Aber leider auch 92. Muss ein gutes Jahr gewesen. Es war vor der Geburt meiner Tochter, die inzwischen sehr viel Zeit beansprucht. Also im Jahr 93 und jetzt auch noch. Mommsens Block für Felix Gattari. Die Frage, warum der große Geschichtsschreiber den vierten Band seiner römischen Geschichte, den lang erwarteten über die Kaiserzeit, nicht geschrieben hat, beschäftigt die Geschichtsschreiber nach ihm. Gute Gründe sind im Angebot, überliefert in Briefen, Gerüchten, Vermutungen. Der Mangel an Inschriften. Wer mit dem Meißel schreibt, hat keine Handschrift, die Steine lügen nicht. Kein Verlass auf die Literatur, Intrigen und Hofklatsch. Selbst die silbernen Fragmente des lakonischen Tacitus nur Lektüre für Dichter, denen die Geschichte eine Last ist. Unerträglich ohne den Tanz der Vokale. Auf den Gräbern gegen die Schwerkraft der Toten und ihrer Angst vor der ewigen Wiederkehr. Er mochte sie nicht, die Cäsaren der Spätzeit, nicht ihre Müdigkeit, nicht ihre Laster. Er hatte genug an dem einzigen Julius, der ihm wert war wie der eigene Grabstein. Schon Cäsars Tod zu schildern hatte er, wenn er gefragt wurde nach dem ausstehenden vierten Band, nicht mehr die Leidenschaft. Und die faulenden Jahrhunderte nach ihm, grau in grau, schwarz auf schwarz, für wen die Grabschrift? Dass der Geburtshelfer Bismarck zugleich der Totengräber des Reiches war, der Nachgeburt einer falschen Depesche, konnte geschlossen werden aus dem dritten Band. Mürbe geworden war in Charlottenburg, zweimal täglich die Fahrt mit der Pferdebahn, im Staub der Bücher und Handschriften, 40.000 im Haus Mommsen, Machstraße 8, 12 Kinder im Souterrain, der Mut zum Irrtum, der zum Historiker qualifiziert. Ich weiß jetzt leider, was ich nicht weiß. Der Text ist durchsetzt mit Zitaten von Mommsen, das merken Sie vielleicht manchmal. Ich weiß jetzt leider, was ich nicht weiß. Zum Beispiel, warum zerbricht ein Weltreich? Die Trümmer antworten nicht. Das Schweigen der Statuen vergoldet den Untergang. Was wir verstehen, sind die Institutionen. Aber er ist müde. Und recht staubig schrieb der fromme Diltei an den Grafen York vom Weg auf den Landstraßen der Philologie. Inskriptionen und Parteipolitik ohne Heimweh des Geistes nach dem unsichtbaren Reich. Sein Reich war das Greifbare. Im Brief an seine Tochter, Frau Wilamowitz, träumt er von einer Villa bei Neapel. Nicht um sterben zu lernen. Kommt Zeit, kommt Tod und keine Gnade. Ein Köhlerglaube für Grafen und Barone, das Christentum. Eine Baumkrankheit von der Wurzel her. Ein Krebs, unterwandert von Nachrichtendiensten. Die 12 Apostel, 12 Geheimagenten. Der Verräter liefert den Gottesbeweis und das Firmenzeichen. Saulus, ein kolonisierter Bluthund, spielt den Part des Sozialdemokraten. Paulus geworden durch einen Sturz vom Pferd und Leithammel des unbekannten Gottes, dem er die Schafe ins Gehege lockt zur Selektion, Heil oder Verdammnis. Nur vor den Würmern sind die Toten gleich. Ein Polizeispitzel, der erste Papst. Nur Johannes auf Patmos im Drogenqualm, der Ketzer, der Totenführer, der Terrorist, hat das neue Tier gesehen, das heraufkommt. Der Traum von Italien ist ein Traum vom Schreiben, das Stimulanz des Mondscheins auf Ruinen, mit dem göttlichen Hochmut meiner jungen Jahre, der jüngeren zumindest, jung war ich nie. Was bleibt, ist die göttliche Grobheit, a poor substitute. Im Sumpf die Adler. Warum das aufschreiben? Nur weil die Menge es lesen will. Dass in den Sümpfen mehr Leben ist als in der Höhe, weiß die Biologie. Wie soll man den Leuten begreiflich machen? Und wozu? Dass das erste Jahrzehnt unter Nero, dem verhinderten Künstler, dem Blutigen, Musik wird hochgehandelt im Niedergang, wenn alles gesagt ist, werden die Stimmen süß, eine glückliche Zeit war für das Volk von Rom, die glücklichste vielleicht seiner langen Geschichte. Es hatte sein Brot, seine Spiele, die Massaker fanden in den oberen Rängen statt und hatten eine hohe Einschaltquote. Ein Wohnungsbrand im Haus Mommsen, verursacht nicht durch christlichen Eifer gegen Bibliotheken wie vor 2000 Jahren in Alexandria, sondern durch eine Gasexplosion, Machstraße 8, ließ die schreckliche Hoffnung aufkommen, der große Gelehrte habe den vierten Band, den lang erwarteten über die Kaiserzeit, doch geschrieben und der Text sei verbrannt. Mit dem Übrigen, der Bibliothek zum Beispiel, 40.000 Bände plus Handschriften. Gerettet wurde das Akademiefragment. 7 Seiten Entwurf, gerahmt vom Feuer. In spitzen Klammern die verbrannten Wörter Mommsens, wie die Herausgeber schreiben, 112 Jahre nach dem Brand. Über den Brand berichten die Zeitungen. Der Zeitungsleser Nietzsche schreibt an Peter Gast: Haben Sie von dem Brande von Mommsens Hause gelesen und dass seine Exzerpten vernichtet sind, die mächtigsten Vorarbeiten, die vielleicht ein jetzt lebender Gelehrter gemacht hat? Er soll immer wieder in die Flammen hineingestürzt sein und man musste endlich gegen ihn den mit Brandwunden bedeckten Gewalt anwenden. Solche Unternehmungen wie die Mommsens müssen sehr selten sein, weil ein ungeheures Gedächtnis und ein entsprechender Scharfsinn in der Kritik und Ordnung eines solchen Materials selten zusammenkommen, vielmehr gegeneinander zu arbeiten pflegen. Als ich die Geschichte hörte, drehte sich mir das Herz im Leibe um und noch jetzt leide ich physisch, wenn ich daran denke. Ist das Mitleid. Aber was geht mich Mommsen an? Ich bin ihm gar nicht gewogen. Ein Dokument aus dem Jahrhundert der Briefschreiber. Die Furcht vor der Einsamkeit versteckt im Fragezeichen. Wer ins Leere schreibt, braucht keine Interpunktion. Gestatten Sie, dass ich von mir rede, Mommsen, Professor, größter Historiker nach Gibbon laut Toynbee, oder sagte er neben die ewig nagende Furcht der Gepriesenen, dass die Messlatte lügt. Im Leben wohnhaft in Charlottenburg, Machstraße 8, 2-3 Seiten lang. Für wen sonst schreiben wir als für die Toten, allwissend im Staub? Ein Gedanke, der Ihnen vielleicht nicht zusagt, dem Lehrer der Jugend. Das Vergessen ist ein Privileg der Toten. Immerhin haben sie selbst die Publikation ihrer Kollegs per Testament verboten. Leichten auf dem Katheder Verrat übt an den Mühen des Schreibtischs. Selbst die Aeneis wollten sie verbrannt sehen, nach dem Willen des gescheiterten Vergil, dem Augustus Baumeister Roms, selber zögernd vor der Vollendung, weil sie den Abgrund verschweigt, die Unsterblichkeit aufzwang. Die göttliche Komödie wäre nicht geschrieben worden oder weniger dauerhaft ohne sein Verdikt gegen das Feuer. Und ich wollte, Sie könnten Kafka lesen, Professor, in Ihrer Marmorgruft auf Ihrem Sockel. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs, Sie wissen es, haben die Machtstraße nicht verschont. Verschont wurde nicht Ihre Akademie der Wissenschaften vom Sturz der asiatischen Despotie, Produkt einer falschen Lektüre und fälschlich genannt Sozialismus, nach dem großen Historiker des Kapitals, den Sie nicht wahrgenommen haben, Arbeiter in einem anderen Steinbruch, bevor sein Denkmal auf Ihrem Sockel stand, einen Staat lang. Der Sockel ist wieder Ihr Standort, vor der Universität benannt nach Humboldt, von den Machthabern einer Illusion. Sie hatten Ihre römische Geschichte nicht gelesen und Marx nicht, der die Lektüre verschwiegen hat. Hätte er länger gelebt, hätte man sagen können, aus Geldneid vielleicht auf Ihren Nobelpreis, der Jude. Gefangen im Strickmuster der roten Cäsaren, die seinen Text skandierten mit Soldatenstiefeln. Wie räumt man ein Minenfeld, fragte Eisenhower, Sieger des Zweiten Weltkriegs, einen anderen Sieger mit den Stiefeln eines marschierenden Bataillons, antwortete Schukow. Der große Oktober der Arbeiterklasse, besungen freiwillig mit Hoffnung oder im doppelten Würgegriff von zu vielen und noch mit durchschnittener Kehle, war ein Sommergewitter im Schatten der Weltbank, ein Mückentanz über Tatarengräbern. Where the dead ones wait for the earthquakes to come. Wie Ezra Pound vielleicht sagen würde, der andere Vergil, der auf den falschen Cäsar gesetzt hat, gescheitert auch er, nämlich die Gespenster schlafen nicht. Ihre bevorzugte Nahrung sind unsere Träume. Entschuldigen Sie, Professor, den bitteren Tonfall, die Universität benannt nach Humboldt, vor der Sie wieder auf Ihrem Sockel stehen, lange nach Ihrem Tod, wird freigeschaufelt, gerade jetzt vom vermuteten Unrat des neuen Köhlerglaubens, nicht für Grafen und Barone. Gestern beim Essen in einem Nobelrestaurant in der wiederbereinigten Hauptstadt Berlin blätterte ich in den Mitschriften ihrer Kollegs über die römische Kaiserzeit, frisch vom Buchmarkt. Zwei Helden der Neuzeit speisten am Nebentisch, Lemuren des Kapitals, Wechsler und Händler. Und als ich ihrem Dialog zuhörte, gierig nach Futter für meinen Ekel am Heute und Hier. Diese 4 Millionen müssen sofort zu uns. Aber das geht nicht. Aber das fällt gar nicht auf. Wenn du diese Klaviatur nicht beherrschst, bist du verloren. Das hast du an X gesehen. Er hat sie nicht beherrscht. Die musst du ihm einhämmern, sonst geht er baden. Schade. Also ich habe die Befürchtung, dass sie ihn an die Wand hauen, wie eine Qualle. Hängt er dann da und zappelt und zappelt. Ich halte ihn für einen guten Akquisiteur im Vorfeld. Aber wenn es an die Knochenarbeit geht, dann muss er es in andere Hände geben. Aber dann ist die Frage, sind unsere Hände so gut, dass sie den Spieß umdrehen können? Man muss ihn auf Vordermann bringen. Wir müssen ihn kaufen für die Deutsche Bank. Den holen wir uns selber rein. wenn ich nur die Kneifzange habe, das bringe ich ihm bei, dann verdient er wirklich Geld. 5 Straßen weiter, wie die Sirenen andeuten, schlagen die Armen auf die Ärmsten ein. Und als die Herren privat werden, Zigarren und Cognac, strikt nach dem Lehrbuch der politischen Ökonomie des Kapitalismus, mich wollten sie auf die Hilfsschule schicken. Meine Mutter war knochenhart gegen alle. Du machst das Abitur. Das Kollegium war immer gespalten. Es gab Lehrer, die hielten mich für dumm. Ihr Laute, wer wollte das aufschreiben? Mit Leidenschaft. Hass lohnt nicht. Verachtung läuft leer. Verstand ich zum ersten Mal Ihre Schreibhemmung, Genosse Professor, vor der römischen Kaiserzeit, der bekanntlich Glücklichen unter Nero. Wissend, der ungeschriebene Text ist eine Wunde, aus der das Blut geht, das keinen Nachruhm stillt. Und die klaffende Lücke in Ihrem Geschichtswerk war ein Schmerz in meinem, wie lange noch, atmenden Körper.